Ain't no subliminals. I'ma find out how we roll up. Nigga, I was talking, foes up, curling up behind them doors. They mouth closed now. They see we stay beefing. Mouth closed now. When we see them in the streets, ain't no subliminals. And I ain't with no hiding shit. See me in the street, it's me, just me, that's all I'm riding with right now. Or maybe we can handle it, but hammer shit, it don't matter, cause this is not a game. Homie, ain't no subliminals. Hier ist Königs Rap und ich will hoch an die Spitze. Das ist kein Diss, aber ich finde deinen Rap-Rack. Alles geht die Spitze aufeinander und höher. Das ist die Leiter, sie geht immer höher und höher. Ich will zu Gott, Poseidon, Zeus oder so. Aber ich seh halt nur blasende Rapper auf dem Klo. Das hier ist nichts wert, ich bin nicht einer von denen. Doch ich bin einer von denen, die nach oben hochstreben. Ich bin ein Rapper, auch wenn ihr es nicht von mir denkt. Ich bin Königsdisziplin, Königskette geschenkt. Ich gehe durch das Piano Beat, White Presents. Das hier ist Goliath an der Spitze, Represent. Hört ihr diesen Beat, der euch hier wegburnt? Das hier ist König und Meier, das hier ist Rack, Sir. Das hier ist alles auf einem Beat gepackt. Das hier ist Martial Art, das Butterfly, Klick, Klack. Ain't no subliminals. I'm just gonna say how we roll up. Nigga, that was talking, blows up, curling up behind them doors. Shut them mouth closed now. They see we stay beefing. Mouth closed now. When we see them in the streets, ain't no subliminals. And I ain't with no hiding shit. See me in the street, it's me, it's me, it's all I'm riding with. It's right now. Maybe we can handle it, but hammer shit, it don't matter. Mach dich informiert, du denkst, ich werde nicht respektiert. Du bist genauso unbekannt, so wie Britney Spears. Keiner kennt dich hier, ich nicht sowieso. Ich übernenne dich trotzdem, das ist halt so wie auf dem Klo. Ich rappe hier in dieses Mikrofon. Wie oft sage ich diesen Satz? 10-mal oder so. Ich laufe durch die Straßen mit meinen Jogginghosen. Jogginghosen, die alle nach Kot stinken. Alles hat hier seinen Sinn. Alles hat der eine Sinn, warum ich bin und du bist nicht ich. Ich bin nicht ich und du bist auch nicht ich. Ich bin nicht wer, wer bin ich? Ich verstell die Welt nicht mehr. Ich bin hier einfach nur im Keller eingeschlossen. Deshalb muss ich halt rappen, mein Lebenszeichen zu geben. Ein Lebenszeichen, das die Welt erschüttert. Ein Lebenszeichen, das zeigt, wie sehr ich dich erschütter mit diesem. Yeah.